Mama hörst den Regentropfen zu. Denn sie erinnern dich nur an deinen Kummer, dein Herz findet keine Ruhe. Und doch was nützen Tränen, wenn die Welt sich weiter dreht? Ein neues Glück kommt immer wieder, es ist nie zu spät. Ja, das Riesenrad des Lebens dreht sich immer, immer weiter. Man hat so seine Sorgen, doch da ist man nie davor. Das Riesenrad des Lebens ist wie eine große Leiter, mal rauf und wieder runter, heute so und morgen so. Siehst du am Himmel manchmal nur schwarze Wolken, hat der Wind sie bald verweht. Doch andererseits bringen Wolken den Regen, ohne den keine Rose blüht. So hat alles seinen Sinn und niemand weiß bestimmt, ob nach dem Schmerz ein besseres Glück dich in die Arme nimmt. Ja, das Riesenrad des Lebens dreht sich immer, immer weiter. Man hat so seine Sorgen, doch da ist man wieder froh. Das Riesenrad des Lebens ist wie eine große Leiter, mal rauf und wieder runter, heute so und morgen so. Traurig sein, wisch dir die Tränen fort. Ein neues Glück ist auch für dich schon unterwegs. Ja, das Riesenrad des Lebens dreht sich immer, immer weiter. Man hat so seine Sorgen, doch da ist man wieder froh. Das Riesenrad des Lebens ist wie eine große Leiter. Mal rauf und wieder runter, heute so und morgen so. Des Lebens dreht sich immer, immer weiter. Man hat so seine Sorgen, doch dann ist man wieder froh. Das Riesenrad des Lebens ist wie eine große Leiter.